Wenn Nu etwas kannte, dann den Stock. Der Stock lag auf dem Küchenschrank. Das war ein Haselnussstock mit einer dunklen Rinde. Der war am unteren Ende leicht geschwungen, da, wo Nus Vater den Stock anfasste. Vielleicht war der Stock absichtlich so gewachsen, dass er in eine Hand passte, überlegte Nu. Mit diesem Stock bekamen Nu und Nus Brüder öfter mal eine Tracht Prügel, wenn es nötig war, wie Nus Vater sagte. Es war oft nötig, eine Zeit lang sehr oft, eine andere Zeit lang weniger oft, aber immer noch oft genug. Nus Schwester erhielt keine Trachtprügel, weil sie ein Mädchen war. Auch ihr würde eine Trachtprügel hin und wieder gut tun, sagte Nus Vater, aber sie war eben ein Mädchen. Frech war sie auch. Das musste Nus Vater aber ohne eine Trachtprügel erledigen, wenn es nötig war. Deshalb bekam Nus Schwester öfter mal eins auf die Finger, das langte dann hin. Aber im Großen und Ganzen ging es mit ihr. Sie war nicht so ungezogen wie ihre Brüder, bestimmt, weil sie ein Mädchen war. Nus ältester Bruder erhielt eine Weile ebenfalls keine Trachtprügel, weil er Kopfschmerzen hatte. Wochen und sogar Monate lang plagten ihn Kopfschmerzen und gerade in dem Alter, in dem er für einen guten Schulabschluss lernen wollte. Er legte sich nachmittags nach der Schule gleich ins Bett. Er wischte sich hin und wieder mit einem kalten Waschlappen über die Stirn und versuchte zu schlafen. Nus Mutter fuhr mit ihm zum Arzt, um die Ursachen für die Kopfschmerzen herausfinden zu lassen, denn nur wenn die Ursachen bekannt waren, konnten die Kopfschmerzen bekämpft werden. Der Arzt untersuchte Nus Bruder, aber die Ursachen für die Kopfschmerzen fand er nicht heraus. Nus Mutter fuhr mit ihrem Sohn zu einem zweiten und zu einem dritten Arzt, aber auch diese Ärzte konnten die Ursachen nicht finden. »Beim Kopf können Sie nicht viel machen«, sagte Nus Vater, »Kopfschmerzen sind Kopfschmerzen.« Er riet seinem Sohn, Tannzapfen zu suchen. Das wäre gesund, da würde der Kopf durchbluten, weil da müsste er sich in frischer Luft häufig bücken. Nus Vater erzählte, dass er früher immer gerne Tannzapfen gesucht hatte. Tannzapfen wurden für den Winter gebraucht zum Feuer anzünden. Die brannten wie Zunder, nachdem sie getrocknet waren. Nus ältester Bruder hatte den Stock aus dem Wald geholt und gerade er bekam dann keine Trachtprügel mehr. Der Stock, den Nus Vater vorher benutzt hatte, war nämlich bei einer Trachtprügel zerbrochen. Und weil die Trachtprügel noch nicht zu Ende war, brauchte Nus Vater einen neuen Stock und den musste Nus ältester Bruder, der gerade die Trachtprügel erhielt, selbst holen. Da konnte er gleich darüber nachdenken, weshalb er die Trachtprügel bekam. Wenn er nicht darüber nachdenken würde, wäre die Trachtprügel wertlos gewesen, sagte Nus Vater. Sonst lernst du ja überhaupt nichts. Eine Tracht Prügel war zum Lernen da, damit sich etwas änderte. Dass ein Stock zerbrochen war, war nicht zum ersten Mal passiert. Einmal war ein Stock am Küchentisch zerbrochen, als Nus Vater ausgeholt hatte. Das war keine dolle Tracht Prügel gewesen, weil eine dolle Tracht Prügel gab es nur im Keller. Im Keller war mehr Platz. In der Veranda und in der Küche konnte Nus Vater nicht weit genug ausholen, da standen Möbel im Weg und im Keller hörte es niemand, wenn sie schrien und heulten. Deshalb mussten sie auch in den Keller, damit das niemand hörte. Nus Bruder hatte ausgerechnet einen dünnen Stock geholt, weil er dachte, der dünne Stock würde leicht zerbrechen. Der dünne Stock zerbrach aber nicht. Der hielt. Haselnuss war biegsam und fest genug, nicht zu zerbrechen. Deshalb musste niemand mehr in den Wald laufen und einen neuen Stock holen. Nus Vater zog den Stock auf dem Küchenschrank manchmal nur eine Handbreit hervor. Das genügte oft. Dann war niemand mehr vorlaut, selbst Nu nicht, der am häufigsten eine Trachtprügel erhielt, weil das bei ihm am häufigsten nötig war. »So viel Ärger wie du hat uns keiner gemacht«, sagte Nus Vater, aber das hatte er auch zu Nus Brüdern gesagt. Nu glaubte trotzdem, dass er seinen Eltern am meisten Ärger machte. Wenn sein Vater das sagte, stimmte das. Nu hatte das Pech, dass seine Brüder einige Jahre älter waren als er. Eigentlich war es oft, als hätte er keine Brüder. Bei seinen älteren Brüdern konnte mal der eine und mal der andere etwas getan haben, wofür eine Tracht Prügel nötig war. Bei ihm konnte nur er das getan haben. Da war niemand sonst da. Seine älteren Brüder gingen früh aus dem Haus, schon mit 14 und 16 Jahren, gerade als er in das Alter kam, in dem der Stock besonders nötig wurde. Bei ihm konnte aber auch das nicht passieren, was bei seinen älteren Brüdern passiert war, nämlich, dass sein ältester Bruder eine Tracht Prügel erhalten hatte für etwas, was sein zweitältester Bruder getan hatte. »Dann hast du beim nächsten Mal eine Tracht Prügel gut«, sagte Nus Vater. Aber beim nächsten Mal vergaß er das und Nus ältester Bruder erhielt trotzdem eine Tracht Prügel. Eine Tracht Prügel gut haben konnte auch Nu, wenn er eine Tracht Prügel bekommen hatte für etwas, was niemand getan hatte. Einmal war das Beil verschwunden gewesen und da hatte Nu eine Tracht Prügel erhalten, weil er das Beil zuletzt benutzt hatte und einfach abstritt, dass er das Beil benutzt hatte. Aber das Beil hatte sich der Nachbar ausgeborgt und das hatte Nus Vater dem Nachbar selbst gegeben. Und da hatte Nu für das nächste Mal eine Tracht Prügel gut. Nus Vater hatte das Beil ja nicht verbasselt. Aber Nu hätte das Beil verbasselt gehabt, wenn er es zuletzt benutzt hätte. Nus jüngerer Bruder war wiederum zu jung im Verhältnis zu Nu. Der konnte vieles von dem, wofür Nu beschuldigt wurde, auch nicht getan haben. Außerdem war Nus Vater etwas vorsichtiger geworden mit dem Schlagen, als Nus jüngerer Bruder in dem Alter war, in dem die Tracht Prügel nötig wurden. Nus ältere Brüder hatten Aussprachen mit ihrem Vater gehabt, bevor sie aus dem Haus gingen. In den Aussprachen hatten sie sich beschwert, dass sie zu viele Schläge bekommen hatten und dass vielleicht überhaupt keine Tracht Prügel nötig gewesen wäre. Nus zweitältester Bruder hatte sogar gedroht, gegen seinen Vater vor Gericht zu gehen, falls der weiter mit dem Stock erziehen würde. »Gegen den eigenen Vater vor Gericht zu gehen«, sagte Nus Vater, »das ist das Schlimmste, was ein Sohn tun kann.« Nu erhielt trotzdem weiter seine Schläge, trotz der Drohung seines Bruders. »Du kannst ja später auch vor Gericht gehen«, sagte Nus Vater, »aber vergiss nicht zu erzählen, was du alles angestellt hast.« Nus jüngerer Bruder war besonders empfindlich. Ohne dass etwas vorgefallen war, starrte er vor sich hin und begann plötzlich zu heulen. Er schreckte zusammen, wenn man ihn nur ansprach. Dabei hatte ihm niemand etwas getan. Weder hatte sein Vater ihn geschlagen, noch mit ihm geschimpft, und trotzdem heulte er. Andererseits war er oft fröhlich, er strahlte und lachte und auch das ohne Anlass. Das änderte sich aber von einem Moment zum anderen und er starrte wieder vor sich hin und heulte wieder. Er lernte spät sprechen und pullerte fast jede Nacht ins Bett. Dafür bekam er allerdings hin und wieder eine Ohrfeige und sein Vater tunkte ihn mit der Nase auf das feuchte Bettlaken. Aber in der nächsten Nacht pullerte er trotzdem wieder ins Bett und dann bekam er keine Ohrfeige, erst nach einigen Tagen wieder. Irgendetwas war mit ihm, das nicht stimmte. Eine Tracht Prügel hatte bei ihm keinen Zweck. Bei Nu und Nus älteren Brüdern hatte die Tracht Prügel Zweck. Die heulten zwar auch schon bevor sie eine Tracht Prügel erhielten, aber eben weil sie wussten, was ihnen bevorstand. Nus jüngerer Bruder heulte, obwohl ihm nichts bevorstand. Selbst Nus Schwester konnte Nus Bruder zum Heulen bringen. Er hockte sich in seinem Zimmer in eine Ecke, wenn sie ihn rief. Sie rief ihn vielleicht nur zum Spielen, und trotzdem blieb er in seinem Zimmer hocken. Wenn sie dann spielten, lachte er und war aus dem Lachen kaum wieder rauszubringen. Richtig albern war er da. Das alles machte es schwer, ihm eine Tracht Prügel zu verabreichen. Nus zweitältester Bruder behauptete, als er von zu Hause wegging, Nus jüngerer Bruder wäre nur wegen der Schläge so. Das konnte Nus Vater leicht widerlegen, denn Nus jüngerer Bruder hatte bis dahin kaum Schläge erhalten. Wie hätte er aufgrund der Schläge so werden können, wenn er kaum Schläge bekommen hatte? Nus Mutter fuhr auch mit Nus jüngerem Bruder zum Arzt, um ihn untersuchen zu lassen, wegen des ständigen Einpullerns. Er war auch sonst sehr unselbstständig, so dass er ein Jahr später in die Schule aufgenommen wurde, als er hätte aufgenommen werden können. Trotzdem wiederholte er das erste Schuljahr, weil er so schlecht lernte. Und obwohl er schon zur Schule ging, pullerte er noch ins Bett. Der Arzt verschrieb ihm Tabletten und in einem Kalender sollte er Sonne und Regen malen. Eine Sonne, wenn er nicht eingepullert hatte und Regen, wenn er eingepullert hatte. Der Kalender lag vor dem Küchenschrank, neben den Kärtchen aus den Kakaobüchsen. Meist war der Kalender nur mit Regen bemalt. Nus Bruder versuchte sich oft davor zu drücken, den Regen zu malen. Dann musste er immer ermahnt werden. Vor dem Abendbrot kontrollierte Nus Mutter, ob er den Regen auch gemalt hatte. Sonnen malte er von allein. Der Arzt guckte sich den Kalender genau an und er lobte Nus Bruder, wenn einige Sonnen auf dem Kalender schienen. Auch Nus Mutter lobte ihn und auch Nus Vater. Er pullerte aber ins Bett, bis er 14 Jahre alt war. Zum Schluss wurde das Einpullern immer weniger, da konnte er fast nur noch Sonnen malen. Später einmal sagte Nus Vater über Nus jüngeren Bruder: Vielleicht haben wir bei ihm doch etwas falsch gemacht. Aber hinterher ist man immer klüger, fügte er hinzu. Eine Tracht Prügel kam nicht aus heiterem Himmel. Sie begann mit einem Pfiff. Nus Vater pfiff. Das hieß: Herkommen. Nus stürzte zu seinem Vater hin. Das tat er, so schnell es ihm möglich war. Das war aber nicht schnell genug. Herkommen hieß sofort herkommen, nicht gleich. Gleich war nicht schnell genug. Ja, sagte Nu, als er vor seinem Vater in der Küche stand. Was ist? Fragte Nus Vater. Ich soll kommen, sagte Nu. Du sollst kommen. Ja. Und wie schnell sollst du kommen? Nu sagte nichts. Er wusste schon, dass er nicht schnell genug gekommen war. Wenn ich pfeife, sagte Nus Vater, hast du zu springen, verstanden? Ja. Wiederhole. Wenn du pfeifst, sagte Nu, habe ich zu springen. Ab! Sein Vater wies ihn aus der Küche. Nu lief die Treppe wieder hoch, zwei Stufen auf einmal nehmend. In seinem Zimmer setzte er sich auf die Liege, auf der er vorher gesessen hatte. Es konnte sein, dass sein Vater ihm folgte und kontrollierte, ob er nicht schon hinter der Tür bereit stand. Wieder pfiff sein Vater. Nu sprang auf, lief die Treppe hinunter in die Küche. Er achtete auch in der Eile darauf, dass er die Tür nicht knallte. Sein Vater war aber nicht in der Küche. Seine Mutter saß dort und schnitt Rhabarber. Nu fragte sie, ob sie wisse, wo sein Vater sei. Sie sagte es ihm, in seinem Arbeitszimmer. Nu lief durch die Veranda in das Arbeitszimmer seines Vaters. »Nennst du das schnell?« fragte sein Vater. Nu hatte gerade die Tür geöffnet. »Ich habe dich nicht gleich gefunden«, antwortete er. »Du hast mich nicht gleich gefunden. Wo kann ich wohl sein?« »Hier«, sagte Nu leise. »Also«, sagte sein Vater, »probieren wir es noch einmal.« Nu drehte sich um, aber zu langsam. Er hatte nicht damit gerechnet, dass er würde noch einmal laufen müssen. Sein Vater sprang ihm hinterher und brüllte ihn an: »Spute dich! Und muss ich erst deutlich werden?« Nu setzte sich wieder in seinem Zimmer auf die Liege. Lange saß er nicht. Er lief die Treppe wieder herunter und durch die Küche und durch die Veranda. Diesmal war es schnell genug. »Das war schon besser«, sagte sein Vater. »Und«, fragte er, »ist es Zeit für den Keller?« Da wusste Nu, was ihn erwartete. »Du warst wohl lange nicht im Keller.« Nu war lange nicht im Keller. Trotzdem hatte er den Keller nicht vergessen. »Ich habe doch gar nichts gemacht«, sagte er vorsichtshalber. »Du hast gar nichts gemacht. Du bist das reinste Unschuldslamm. Was könntest du wohl gemacht haben?« Nu überlegte. »Na, ich warte.« »Die Thermosflasche ist geplatzt, weil ich die mit dem Metalllöffel ausgekratzt habe«, überlegte Nu. »Vielleicht hatte sein Vater das bemerkt.« »Fällt dir gar nichts ein?« »Ich habe nicht genug Holz geholt?«, fragte Nu. Er betonte das Wort »genug«. »Das kannst du nachher noch machen«, sagte sein Vater. Nu hatte mit Absicht etwas Harmloses gesagt, für das eigentlich keine Trachtprügel nötig war. Er wollte sich schon wieder herausreden. »Soll ich dir beim Nachdenken helfen, oder kommst du alleine drauf?« Nu wusste nicht, worauf er kommen sollte. Manchmal wusste er das. Manchmal hatte er etwas getan, von dem er wusste, dass es sein Vater herausbekommen hatte. »Also muss ich dir doch helfen. Wann warst du das letzte Mal auf dem Boden?« »Gestern«, sagte Nu. »Gestern war ich das letzte Mal auf dem Boden.« Er krächzte fast, weil er auf einmal heiser war. »Und was hast du auf dem Boden gemacht?« »Ich habe ein altes Buch für die Schule gesucht.« »Ein altes Buch für die Schule.« Nus Vater stieß ein langgezogenes Pfff aus, was heißen sollte: »Solche Märchen willst du mir erzählen. Soll ich dir sagen, was du gemacht hast?« Nu blickte seinen Vater an. Vorher hatte er nur auf den Pullover seines Vaters geguckt und auf die Buchrücken im Schrank. »Du hast Unordnung hinterlassen, ist das richtig?« »Nein«, sagte No verwundert. Es war nicht sicher, ob er nur verwundert tat. Das war nie sicher bei ihm. Auch noch Lügen, sagte Nos Vater, jedes Mal das Gleiche. Lügen, Lügen und nochmals Lügen. Kannst du überhaupt etwas anderes? Das wird sich wohl nie ändern. No verzog sein Gesicht. Eine Antwort war das nicht. Das hatten wir doch schon einmal, erinnerst du dich? No erinnerte sich daran, dass er und seine beiden älteren Brüder am Nachmittag eines Heiligabends eine Tracht Prügel bekommen hatten, weil auf dem Boden nicht aufgeräumt gewesen war. Das war eines der seltenen Male gewesen, wo sie alle drei eine Tracht Prügel erhalten hatten, weil sie sich nicht einigen konnten, wer die Unordnung hinterlassen hatte. Daran erinnerte er sich. Aber meinte sein Vater das? Oder meinte er, dass er schon öfter gelogen hatte? Hast du Unordnung hinterlassen oder hast du nicht? Ich habe den Karton wieder zugemacht, an dem ich war, sagte Nu. An dem ich war, echote sein Vater. Und an wie viel Kartons warst du wirklich? An einem. Das glaubst du doch selber nicht. Du willst behaupten, du warst nur an einem Karton. Und wo kommt die Unordnung bei den anderen Kartons her? Habe ich die gemacht, die Bücher umhergeschmissen und die Kartons nicht gestapelt? Ich vielleicht, ja? Oder wer? Willst du ernsthaft behaupten, dass du das nicht warst? Ich war nur an einem Karton, heulte No. Die ganze Zeit hatte er das Heulen zurückgehalten. Sein Vater blieb ruhig. Er lehnte sich im Sessel zurück und fragte, willst du erst in den Keller und nachher eine Tracht Prügel oder willst du gleich eine Tracht Prügel? Was ist dir lieber? Das kannst du dir aussuchen. Wann fällt dir eher ein, an wie viel Kartons du warst? Was meinst du? Oder wollen wir uns erst den Boden angucken? Willst du sehen, wie es da aussieht? Nu heulte nur. Er stand da und heulte. Die Tränen fielen ihm auf den Pullover. Plötzlich sprang sein Vater auf ihn zu, griff ihn an der Nase und schüttelte seinen Kopf hin und her. Antworte, oder willst du erst mit der Nase die Kartons zählen? Sein Vater zog ihn an der Nase zu sich heran. Nu sah die roten Haare an den Schläfen seines Vaters, in die Augen guckte er ihm nicht. Gleich sagte sein Vater auch, guck mich an. Nu blickte ihm nur flüchtig in die Augen, dann guckte er auf die Augenbrauen. An wie viel Kartons warst du, oder sollen deine Brüder an den Kartons gewesen sein? Sein Vater meinte seine älteren Brüder, die gar nicht mehr zu Hause wohnten, die konnten es nicht gewesen sein. Also doch in den Keller. Was ist? Nu heulte weiter. Sein Vater drehte ihn an der Nase herum und packte ihn im Nacken. Er stieß ihn am Nacken vor sich her. Gucken wir uns den Boden an. Er schob Nu durch die Veranda und durch die Küche und schob und schleifte ihn die Treppe hoch. Hopp, hopp ging das. Mit wenigen Handgriffen stellte er die Bodenleiter auf. Nu stand daneben und heulte. Hoch! »Wird's bald!« Nu kletterte die Leiter empor, stieß die Luke auf, tat den letzten Schritt auf den Boden und behielt die Luke in der Hand. Sein Vater folgte ihm. Er nahm ihm die Luke ab und hängte sie ein. »Na, was ist?« Nu blickte heulend auf die Kartons. »Und, warst du das?« Nu schüttelte heulend den Kopf. Sein Vater haute ihm eine runter. Nus Wange brannte. »Wusste ich doch, dass du den Keller willst, da fackeln wir doch nicht lange!« Er stieß Nu zur Luke hin, Nu stolperte, er wäre fast mit dem Kopf gegen den Balken geschlagen, der schräg unter dem Dach stand. Im Keller öffnete sein Vater die Bohlentür, schubste Nu in den dunklen Raum und sagte, »Das Licht bleibt aus!« Das sagte er jedes Mal. Der Lichtschalter hing im Kellerraum, aber Nu durfte das Licht nicht anmachen. »Im Dunkeln kannst du besser nachdenken«, sagte sein Vater, »da lenkt dich nichts ab!« Er schloss die Tür von außen zu, schob den Riegel über den Haken und hängte das Schloss ein. »Denk lieber zweimal nach«, rief er, schon im Weggehen. Nu hörte seine Schritte auf der Treppe. Es war der Kartoffelkeller, in dem Nu war. Der Kartoffelkeller, in dem er sonst heimlich den Most trank. Jetzt dachte er nicht an den Most. Er blieb so stehen, wie ihn sein Vater hineingeschubst hatte. Er ließ die Arme hängen, stand leicht vornübergebeugt und heulte. Er wusste, dass ihn hier niemand hören würde, desto leichter heulte er. Er merkte, dass sein Gesicht sich verkrampfte, dass er den Mund bewegte, als würde er in etwas hineinbeißen. Einen kurzen Moment stellte er sich das vor, dass er in etwas hineinbeißen würde. Es kam ihm selbst komisch vor. Er heulte weiter und wartete, bis sein Mund sich beruhigte. Dann wischte er sich die Tränen ab und ging auf die Kiste zu, die unter dem Lichtschalter stand. Er streckte die Arme aus, um nicht gegen die Wand oder gegen die Tür zu laufen. In der Kiste steckten die Mohrrüben im Sand, sodass sie im Winter nicht erfroren. Nu setzte sich auf den Kistenrand. Er stützte den Kopf in die Hände. Im Gehen hatte er weniger geheult, aber jetzt heulte er wieder stärker. Was konnte er dafür, dass der Boden nicht aufgeräumt war? Er konnte nichts dafür. Er wimmerte, als er daran dachte. Er redete sich immerzu etwas anderes ein. Eine Weile sagte er sich, dass er nicht an den Kartons gewesen war. Er hatte die Kartons nicht geöffnet und er hatte nichts dort gesucht. Dann sagte er sich, dass er an den Kartons gewesen war. Er hatte die Kartons von den Stapeln geschoben, hatte sie aufgerissen, die Bücher umhergeworfen zwischen die Matratzen und auf den Fußboden. Er hatte auch die Fahnenstange quer über die Kartons gelegt, obwohl die Fahnenstange dort nicht hingehörte. Den alten Nachtschrank hatte er umgekippt und die Marmorplatte vom Nachtschrank zerbrochen. Dann sagte er sich wieder, dass er mit den Kartons nie etwas zu tun gehabt hatte. Er hatte eben mit seinem Vater zum ersten Mal den Boden betreten. Er hatte vorher überhaupt nicht gewusst, dass es einen Boden gab. Er kannte den Heuboden, aber nicht den Hausboden. An Kartons war er nie gewesen. Aber es nützte nichts. Was er auch sagen würde, er würde so oder so eine Tracht Prügel bekommen. Wenn er sagte, dass er an den Kartons war, würde er eine Tracht Prügel bekommen, weil er das nicht gleich gesagt hatte. Und wenn er weiterhin sagte, dass er nicht an den Kartons gewesen war, würde er eine Tracht Prügel bekommen, bis er sagte, dass er an den Kartons gewesen war. Hätte er gleich gesagt, dass er an den Kartons gewesen war, hätte sein Vater vielleicht gesagt, dann geh auf den Boden und räume auf. Aber jetzt würde er das nicht mehr sagen. Jetzt war es dafür zu spät. Nu wurde langsam ruhiger. Er wischte sich die letzten Tränen aus dem Gesicht und blickte auf die Lichtscheiben, die durch die Bohlentür fielen. In den Lichtscheiben flimmerte der Staub. Nu pustete in den Staub hinein und die glitzernden Punkte tanzten. Es fiel ihm schwer zu begreifen, dass auch außerhalb der Lichtscheiben Staub war. Das war aber so. Der Staub war eben nur in den Lichtscheiben zu sehen. Nu hielt seine Hand in das Licht und seine Hand begann rosa zu leuchten. Er zog seine Hand wieder zurück. Dann legte er seinen Kopf in den Nacken. Er schloss die Augen und straffte seinen Rücken. Plötzlich begann er zu nicken. Er ließ seinen Kopf auf die Brust fallen und hob ihn wieder in den Nacken. Das tat er mehrere Male, bis er ein Klacken in seinem Kopf hörte. Er legte die Hände auf die Knie und hielt seinen Kopf still. Der dünne Rand der Kiste schnitt sich in seinen Hintern ein. Seine Zähne klapperten, aber kalt war ihm nicht. Als sein Vater kam, hielt er den Stock schon in der Hand. Nu stand, vom Licht geblendet, neben dem Regal mit dem Eingeweckten. »Hast du es dir überlegt?« »Ja«, sagte Nu. Er heulte wieder. »Ich war nur an einem Karton. Also doch eine Tracht Prügel.« Sein Vater wies mit dem Stock in die Waschküche. Die Waschküche lag gleich neben dem Kartoffelkeller. Nu ging seinem Vater voran. In der Waschküche blieb er stehen. »Zieh die Hosen runter! Schneller!« Nu knöpfte sich die Hosen auf und schob sie die Beine runter. Die Unterhose schob er gleich mit runter. Heulend stieß er hervor, »Ich war nur an einem Karton. Ich war wirklich nur an einem Karton.« »Das wollen wir doch mal sehen«, sagte sein Vater. Er griff Nu am Arm und hieb ihm mit dem Stock auf den nackten Hintern. Nu drehte sich im Kreise vor den Schlägen, aber sein Vater folgte ihm. Nu bog sich vor Schmerz, er sackte in die Knie, sein Vater richtete ihn wieder auf, sein Vater hieb mit voller Wucht zu, so kräftig er konnte. Auf einmal hielt er inne und fragte, »An wie viel Kartons warst du?« »An einem«, heulte Nu. Als Antwort gab es weitere Schläge. »An wie viel?« »An allen«, heulte Nu. »So, an allen!« Sein Vater ließ den Stock sinken. »Und warum hast du das nicht gleich gesagt?« »Ich weiß nicht«, heulte Nu. »Noch einmal. Ich weiß nicht«, heulte Nu. »Du weißt nicht«, wiederholte sein Vater. »Wenigstens weißt du es jetzt. Zieh dich an, geh auf den Boden und räume auf. Wenn du fertig bist, meldest du dich bei mir. Verstanden?« »Ja«, heulte Nu. Sein Vater verließ den Keller. Nu hockte sich hin. Er presste seine Beine zusammen. Sein Heulen war beinahe ein heller Gesang. Er sah, dass seine Tränen auf den Beton fielen. Sein Körper wippte. Irgendwann ging er auf den Boden und räumte auf. Nu lag im Bett. Er hielt die Augen geschlossen. Tränen rannen ihm über die Wangen. Das Kopfkissen wurde nass davon. Den Boden hatte er aufgeräumt. Sein Vater hatte das kontrolliert. »Jetzt weißt du hoffentlich, wie du beim nächsten Mal den Boden so verlassen hast.« Nun nickte. Jetzt wusste er es. Einmal war sein Bruder vor einer Tracht Prügel abgehauen. Sein zweitältester Bruder, da hatten seine Eltern Schiss gehabt. Das geschah ihnen recht. In der Sparbüchse seines Bruders fehlten 1 Mark und 65 Pfennige. Sein Vater kontrollierte die Sparbüchsen. Da stellte er das fest. Sie mussten die Hefte vorzeigen, in die sie einschrieben, wie viel Geld in den Sparbüchsen war. Datum, woher, Einnahme, Ausgabe, Bestand. So mussten sie das einschreiben. Sonst lernten sie nicht, mit Geld umzugehen. Das war wichtig für später, das zu lernen. Jede Woche erhielten sie 1 Mark Taschengeld. Das war eine Einnahme. Koffergeld war auch eine Einnahme. Datum, woher? Koffergeld. Einnahme 2,40 Mark. Bestand 7,54 Mark. So hatte das in den Heften zu stehen. Ausgaben waren Schulhefte, Fahrradschlauch, Eis. Vor jeder Ausgabe mussten sie aber fragen, ob sie das kaufen durften. Wer weiß, was sie sonst mit ihrem Geld angestellt hätten. Auf dem Pfennig genau musste das Geld stimmen. Da konnte es gar nicht sein, dass 1 Mark und 65 Pfennige fehlten. Wo sollten die denn geblieben sein, wenn alles genau aufgeschrieben wurde? Einen Tag hatte Nos Bruder Zeit, sich zu überlegen, wo er das Geld gelassen hatte. Niemand hatte erwartet, dass Nos Bruder abhauen würde. Vielleicht von Nu hätte man das erwarten können, da wusste man nie. Nu stand dafür seinem Vater mit dem Beil gegenüber. Er hob das Beil auf, als sein Vater sich ihm näherte. »Da hast du dir was Feines einfallen lassen«, sagte er. Er blieb aber außerhalb der Reichweite des Beils stehen. »Fass mich nicht an«, presste Nu hervor. »Willst du zuschlagen, ja? Willst du deinen eigenen Vater erschlagen?« Er nickte. »Ach, so ist das mit dir.« Nu hob das Beil höher. Sein Vater blickte ihm scharf in die Augen. »So weit ist es mit dir gekommen.« »Dann lass mich zufrieden«, sagte Nu. Sein Vater drehte sich um und ging. Er ging tatsächlich. Nu war erschrocken, jetzt, wo das Schlimmste vorbei war. Er wollte seinem Vater nachlaufen und sich entschuldigen. Er blieb aber stehen und dachte trotzig, »Er hat selber Schuld. Weshalb will er mich immer verprügeln?« Später schlich er ins Haus. Er wusste nicht, ob sein Vater ihm nun ohne Beil eine Tracht Prügel verabreichen würde. Sein Vater tat aber so, als ob nichts gewesen wäre. Seitdem schlug ihn sein Vater nicht mehr. Es war aber ohnehin das Alter, von dem an er bald keine Schläge mehr erhalten hätte. Das war bei seinen älteren Brüdern auch so gewesen, dass sein Vater sie in diesem Alter nicht mehr schlug. Vielleicht würden sie doch einmal zurückgeschlagen haben. Seine älteren Brüder hatten seinem Vater aber nicht mit dem Beil gegenübergestanden. Erst sein jüngerer Bruder würde wieder etwas Ähnliches tun, nämlich seinem Vater einen Hammer vom Dach aus nachwerfen, dicht an dessen Kopf vorbei. Ein schwerer Hammer würde das sein. Ein Kaventsmann.